Jones hängt nicht den Tag in Galerien rum und sieht zu, wie der Staub langsam auf sie fällt. Sie ist nicht da, um die Welt zu dekorieren. Nein, wir wollen sie verändern und unsere Münder formen Wörter, die viel schöner sind als der Alltag und das, was uns umgibt. Die scharfe Messer zerschneiden sie die Dunkelheit und den Nebel, der um uns liegt. Und Träume finden Zuflucht unter unserer Haut und wir halten sie am Leben. Träume finden Zuflucht unter unserer Haut und sie halten uns am Leben. Darum, wie gut du Instrumente spielst, wie du aussiehst oder wie du singst. Die Welt ist keine Bühne und kein exklusiver Laufsteg und alle hier haben was zu sagen. Wir brauchen nicht nur Kämpfe und Theorie, wir brauchen Freude und wir brauchen Leidenschaft. Wir müssen etwas bauen, was viel stärker ist als diese Welt und ihre Erdanziehungskraft. Und Träume finden Zuflucht unter unserer Haut und wir halten sie am Leben. Träume finden Zuflucht unter unserer Haut und sie halten uns am Leben. Für uns selbst, nicht bemüht und sexy, sondern so, dass wir uns fühlen. Damit das Leben zurückfließt in die eingeschlafenen Hände, die man endlich wieder schüttelt. Vergiss ihre Blicke, ihre Regeln und Gesetze und vergiss, dass du dich nicht traust. Komm und form aus deinen klatschenden Händen ein. Träume finden Zuflucht unter unserer Haut und wir halten sie am Leben. Träume finden Zuflucht unter unserer Haut und sie halten uns am Leben.